hier ist für alle die, die verdreht und überziehen, die die tausend Fragen stellen und die Antwort nicht verstehen. Für alle die, die untersuchen, was unser Staat nicht will. Hört gut zu, denn wir sind nicht länger still. Wir marschieren Hand in Hand, nur für unser Vaterland. Nimm das Schicksal seinen Lauf, diesmal hält uns keiner auf. Denn selbst Gitter halten nicht ein Wort, das von Wahrheit spricht. Wir marschieren Hand in Hand für unser Land. Ihr taucht auf hier und dort, ganz egal an welchem Ort. Diesmal ist es uns egal, denn ihr lasst uns keine Wahl. Aus der Dunkelheit schreit die Wahrheit nach Licht. Schicksal seinen Lauf, diesmal hält uns keiner auf. Denn selbst Gitter halten nicht ein Wort, das von Wahrheit spricht. Wir marschieren Hand in Hand für unser Land. Das hier ist für alle die, die verdrehen und überziehen, die die tausend Fragen stellen und die Antwort nicht verstehen. Für alle die, die untersuchen, was unser Staat nicht will. Marschieren Hand in Hand, nur für unser Vaterland. Nimmt das Schicksal seinen Lauf, diesmal hält uns keiner auf. Denn selbst Gitter halten nicht ein Wort, das von Wahrheit spricht. Wir marschieren Hand in Hand für unser Land. Cheers.